alte Gegend, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen. Bei meiner alten Gegend braucht man nicht schön drehen. Ich will wieder in meiner alten Gegend leben. Meine alte Gegend, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen. Der Weg, er war nicht leicht, er brachte mir noch Leid. Zu meiner alten Gegend, ja, ist der Weg zu weit. Ich vermisse sie alle, meine Leute, meine Freunde. Es ist schon so weit, da ich diesen Weg bereue. Am liebsten würde ich so schnell wie möglich wieder zurück, weil mich hier alles wirklich, ja, nur noch fickt. Zu schätzen lernst du erst, wenn es wieder weg ist. 37 meine Gegend, weil sie die beste ist. Ich schätze sie mit allem, was sie nur besitzt. MC Sila ist nicht, ja, für die Großstadt. Bin auf dem Dorf groß geworden, es hat mich so gemacht. Leider erst zu spät, hab ich es wieder mal gerafft. Nun bin ich jetzt hier, leider erst mal gefangen. Unten hätte ich zur Zeit mit Leuten rumgehangen. Meine alte Gegend, ein Leben lang. 37 und ich, Hand in Hand. Meine alte Gegend, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen. Bei meiner alten Gegend braucht man nicht schön drehen. Ich will wieder in meiner alten Gegend leben. Meine alte Gegend, ja, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen. Meine alte Gegend, ich will dort wieder leben, das Grüne wieder sehen und die Straßen begehen. Dieser Beton hier um mich reicht mir echt. Meine alte Gegend ist gut, Beton um einen nur schlecht. Ich fühle mich hier gerade noch leider gefangen. Frage mich, warum bin ich diesen Weg gegangen? Warum habe ich nicht auf Freunde gehört? Heute schaue ich raus, bin nur noch empört. Bin ich erstmal wieder unten, ja, zu Besuch. Ich glaub, dann wird schnell eine Wohnung gesucht. Und dann werde ich dich nicht nochmal verlassen. Schau mir Bilder von unten an, beginn mich zu hassen. Meine alte Gegend, ich schwör, ich werde sie nie wieder verlassen. NOM und Göttingen, es ist ein Traum. Schöne, wunderbare Städte, ja, ich kann es kaum glauben. Durch den Wegzug sollte ich mir viele Freunde verbauen. Meine alte Gegend, ja, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen. Bei meiner alten Gegend braucht man nicht schön reden. Ich will wieder in meiner alten Gegend leben. Meine alte Gegend, ich vermisse dich. Meine alte Gegend, für mal du und ich. Meine alte Gegend, NOM und auch Göttingen.